marschieren, neuen Marsch probieren. Auf den schönen Wettermann, da weint der Wind so kalt. Auf den schönen Wettermann, da weint der Wind so kalt. Über deine Höhen scheint der Wind so kalt, jedoch der kleinste Sonnenschein bringt ihn ins Herz hinein. Soldaten sind Soldaten, in Worten und in Taten. Sie kennen keinen Luftbereich und sind nur eine Fehde weit. Ballerie, Balle, Balle, Balle, Rauch, Rose, Blümelein. Und das